Friede los, mein Herz gleicht zu den dunklen Nächten. Gleich dem Blinden ruf ich, wann wird's in mir Licht? Ich will frei sein, mich nicht länger lassen knechten. Ist denn keiner da, der helfend zu mir spricht? Komm, lass mir doch alle deine Traut ihm einen, der dich herzlich liebt, der am Kreuze starb für dich, dort ist gestorben. Ihm doch gern dein Leben gib. Tief im Herzen brennt ein Sehnen, das heißt Jesus. Sucht ich doch, ich fand die Freude nicht. Ich erkannte dann, ich war des Satans Beute. Doch von Golgatha hör ich, wie's leise spricht. Komm, lass mir doch alle deine Sorgen. Trau dem einen, der dich herzlich liebt. Stamm für dich, dort ist gestorben. Ihm doch gern dein Leben gib. Fried und Freude kannst in Jesus du jetzt finden. Komm zu ihm, was immer nur auch dir gebricht. Nicht zu groß für ihn sind alle deine Sünden. Jesus heute noch und stets derselbe spricht. Komm, lass mir doch alle deine Sorgen. Trau dem einen, der dich herzlich liebt. Der am Kreuze starb für dich, dort ist gestorben. Ihm doch gern dein Leben gib.